Ganze nicht. Ich steh lieber in der Ecke und verschanze mich. Ich mag den hohen Lärm und ja, ich pose gern und bin eigentlich nur da, um mir diverse Hosts zu klären. Es ist immer so. Ich steh an der Bar, fünf meiner Jungs um mich rum und wir geben Gas. Wir lassen Perlen, kommt zum Vorsprechtermin. Ich bin so oft verliebt, dass mein Rohr sich verbiegt. Dieser Dorf ist ein Chief, Bro, und der bellt laut. Kriegt umsonst, was ihr Homodogs für Geld kauft. Drinks den Eintritt, Partys und Girls. Ich kann's nicht oft genug sagen, macht keinen Spaß hier mit Girls. Du bist auf Jage und Pillen, ich bin auf Goopy-Fick. Mädels schicken Fotos und zeigen mir den Hoochie-Slip. Ich bin verdorben, doch kann mich auch benehmen. Wenn ich fertig bin, vergesse ich nie, ihr die Hand zu geben. Ich führe ein hartes Leben, ich bin hart im Nehmen und hab nichts dagegen, mit der Mücke in die Chart zu gehen. Ich will Wahres sehen, doch meine Seele behalten. Mein Kopf ist voller Rhymes, ihr seid nur leere Gestalten. Ich will kein Club-Sound, ich will mich im Club hauen. Scheiß auf Drogen, ich steh auf Kohle wie Puff-Frauen. Du willst Rap ändern? Geh und ändere Rap. Und stimmt, du beitest nicht, die Amis klauen dir Penner-Tracks. Stimmt, du bist überkrass. Du kennst alle Frauen, die dich flüchtig grüßen und mir danach den Ali kauen. Das ist Assi-Style, wie bei eBay klauen. Und wenn er keine Cuts macht, gehen und den DJ hauen. Ich hasse Freestylen. Stimmt, ich kann das nicht, doch deiner Frau ein Autogramm geben, wenn sie dankbar ist. Wenn sie rumspringt, bellt und den Tanga frisst, dich danach verlässt, weil sie weiß, dass du Standard bist. Stimmt, Rap ist ungerecht, pure Langeweile. Hör den Beat, ich bin Kommerz, setz und hab es eilig. Die Geschäfte rufen es, holt mich gleich ab. Bleib so lange hier, bis dir Fregels nicht reich macht. Fühl dich angesprochen, ja, ich meine dich. Du gehst nicht klar wie ein Moslem, der Schweine frisst. Ich bin ein Sexsymbol, ich bin durchtrainiert. Du einmal siehst aus, als hätte man deine Wurst frittiert.